Je länger eine Kuh auf der Weide liegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie bald wieder aufsteht. Ne? Eine Frau hat mir auch etwas sehr Interessantes auf der Straße gesagt. Ich habe gesagt, ja, und dann, meinte, dann haben wir einen Faschismus weniger, den wir bekämpfen müssen. Jetzt haben wir zwei. Mann und Maus. Der Mann, der gab dem Maus 2 Mark zu viel heraus. Drauf redet Maus den Mann mit Euer Gnaden an. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Die Zeit der Ferien ist vorbei. Wir sind zurück. Es wird wieder gejazzt, gerockt und geswingt hier auf 91.4 FM bei Contrabanda. Es ist Samstag, der 14. September 2013. Willkommen. Un saluto da Crema Italia agli ascoltatori del programma Niemandsland, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten, wie immer, aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen noch einmal. Wer uns anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 73 66. Mikrofon und an der Technik Telefiascots. Die Fahnen auf Halbmast hier im Niemandsland. Otto Sander ist tot. Was du nicht selbst machst, passiert nicht, war seine Parole. Otto Sander. Er lebte vom 30. Juni 1941 bis zum 12. September 2013, vorgestern gestorben. Es gibt Menschen, die müssen auf die Bühne. Otto Sander war so einer. Er hatte diese sonore und unverwechselbare Stimme. Wenn er auf der Bühne stand oder vor der Kamera wie in Der Himmel über Berlin, dann passierte etwas mit den Zuschauern. Sie reagierten auf den Mann, für den das Theaterspielen mehr als ein Beruf war. Ja, wie gesagt, am 12. September ist Otto Sander im Alter von 72 Jahren in Berlin gestorben. Abschied von einem großen Charakterdarsteller. Der Schauspieler Otto Sanders ist also tot. 1941 in Hannover geboren, galt er als einer der großen Darsteller des deutschsprachigen Theaters. Es wäre ungerecht, so heißt es im Nachruf auf der Seite des RBB. Es wäre ungerecht, ihn auf seine Stimme zu reduzieren. Aber das Markanteste an dem schmalen, leicht spitznasigen Mann mit dem Schnauzbart, den roten Haaren und den strahlend blauen Augen war sicher die raue, unverwechselbare Stimme. Es soll Frauen gegeben haben, die schon beseelt lächelten, wenn Otto Sander sich nur hinter der Bühne räusperte. Er war eine Berliner Institution und wie so viele Berliner Originale ein Zugereister. 1941 in Hannover geboren, in Kassel Abitur gemacht, in München zur Schauspielschule gegangen, kam Otto Sander 1968 an die Freie Volksbühne und gehörte dann zu Peter Steins neu gegründeten, bald legendären Ensemble der Schaubühne. Dank des Fernsehens und der Aufzeichnungen fürs Kino kennt man seine schönsten Theaterrollen auch bundesweit. Er spielte in Ibsens Peer Gynt, in Handkes Ritt über den Bodensee und in Labichs Sparschwein. Im Prinzen von Homburg, in den Sommergästen und den drei Schwestern. Und er war Schauspieler des Jahres in Robert Wilsons erster Theaterinszenierung in Deutschland. Death, Destruction and Detroit 2. Aber von Anfang an nutzte Otto Sander auch die Möglichkeit und die Popularitätschancen bei Film und Fernsehen. Ganz gegen die Gepflogenheiten des Schauspielbühnenkollektivs nahm er früh Angebote für Krimis und harmlose Unterhaltung an, ging später sogar auf das Traumschiff, wo man sich den Freund und Kollegen Bruno Ganz nie hätte vorstellen können. Aber er spielte auch bei Erik Rohmer, die Marquise von O, in Schlöndorffs Oscar-gekrönter Blechtrommel und in Wolfgang Petersens Das Boot. Wim Wenders Kultfilm Der Himmel über Berlin mit Bruno Ganz und Otto Sander als sehr irdischen Engeln Daniel und Cassiel erlebte nicht nur eine Fortsetzung im mauerlosen Berlin, sondern eine vielbeachtete Wiederaufführung nach 20 Jahren. Die Liste von Otto Sanders Theater-, Film- und Fernseharbeiten ist endlos lang. Dabei hat er noch Hörspiele und Lesungen gemacht, Hörbücher gesprochen, Dokumentarfilme aus dem Off begleitet. Seine Triebfeder war seine ungebrochene Neugier. Und er wollte immer allen gefallen. Ein Überbleibsel aus der Zeit, in der man den rothaarigen Knaben gehänselt hat. Seine Wandlungsfähigkeit war bestechend. Er konnte sanft sein und komisch, geheimnisvoll und abgründig, mal eiskalter Machtmensch, mal armer Tropf, herzerfrischend, rabaukig und unheimlich anrührend. Er wird überall schreckliche Lücken hinterlassen. Auf den Bühnen, im Kino, am Bildschirm und nicht zuletzt an seinen Berliner Stammtischen in der Paris-Bar und am Tresen der Bar jeder Vernunft. Ich verlasse soeben einen Beitrag von Frau Inge Bongers, veröffentlicht am 12.09. im RBB Kultur. Ich komme runter. Es wäre ungerecht, ihn auf seine Stimme zu reduzieren. Aber das Markanteste an dem stets schmalen, leicht spitznasigen Mann mit dem Schnauzbart, den roten Haaren und dem strahlend blauen Blick war sicher die raue, unverwechselbare Stimme. Es soll Frauen gegeben haben, die schon beseelt lächelten, wenn Otto Sander sich nur hinter der Bühne räuspert. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Bleibt nun leer, für immer. Wenn Otto Sander nicht auf der Bühne stand, dann traf man ihn oft hier am Tresen der Paris-Bar. Wir waren immer sehr froh, wenn er da war, weil er uns auch gut unterhalten hat. Er hat uns Witze erzählt, Rätsel aufgegeben, wenn wir nichts zu tun hatten, was selten passiert ist. Aber ja, und jetzt bleibt nur noch ein Schild übrig und der Mythos Otto Sander. Sander, der Perfektionist, meisterhaft in Komödie und Tragödie, zugleich mit einer ganz besonderen, ausdrucksstarken Bühnenpräsenz. Es ist ein unheimlich sensibler Vorgang, wenn man da oben steht und an die Leute zugucken, dann will ich ja was von mir rauslassen oder mich sozusagen öffnen, dass man da reingucken kann. In den 70ern avancierte er an der Schaubühne zu einem der profiliertesten Theaterschauspieler Deutschlands und blieb dabei am Boden. Er war immer ein Ensemble-Schauspieler, nie jemand, der sich in den Vordergrund gespielt hat. Und er ist eben ein Schauspieler gewesen, der ungeheuer kollegial war. Jemand, der auf den Proben gearbeitet hat, wie jeder andere, der junge Schauspieler, Anfänger, neue Kollegen, die ans Haus gekommen sind, ungeheuer unterstützt hat. Er hatte einen strahlenden Optimismus. Auch im Kino glänzte Sander in der Blechtrommel und legendär in Wim Wenders Himmel über Berlin mit Bruno Ganz. Kein Wort werde ich sprechen und jede Sprache verstehen. Das wird mein erster Tag sein. Aber nichts davon wird wahr sein. Internationalen Ruhm brachte ihm die Rolle in Das Boot ein. Sander hatte keine Berührungsängste, war bekennender Kleinkunst-Fan, trat auf in der Bar jeder Vernunft und im Tippi am Kanzleramt, zuletzt zum 20-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr. Wenn du einen Schneck behaust, schrumpft er ins Gehäuse. Wenn du ihn in Cognac taust, sieht er weiße Mäuse. Dankeschön. Mit Holger Klotzbach verband Sander wie mit vielen anderen Kollegen auch eine Freundschaft. Ein besonders schönes Erlebnis ist mir in Erinnerung, er hatte einen Hochzeitstag mit seiner Frau Monika Hansen und hatte sich gewünscht, in einem LKW, den wir damals noch auf dem Gelände stehen hatten, der war so als Schlafraum auch eingerichtet, eine seiner Hochzeitsnächte zu verbringen. Und dann haben wir diesen ganzen Wagen, das Bett und den Fußboden, alles mit Rosen ausgelegt. Aus den Lautsprechern des Tippi ertönte seit 13 Jahren Sanders sonore Stimme jeden Abend zur Begrüßung. Heute hat Klotzbach sie abgestellt. Sander, The Voice, ein Urgestein der Berliner Kulturszene. Diese Stimme hat uns begleitet. Seine Stimme, sein Wirken wird uns fehlen. Otto Sander ist heute gegangen. Seine Spuren hat er überall in der Stadt hinterlassen. Das waren verschiedene Beiträge aus Kultur ARD. Otto Sander ist tot. Wir trauern mit. Gerade erst an, da gehen die Ersten schon nach Haus. Wir schmeißen Blumen in ein Loch im Boden. Das sieht von oben bestimmt lustig aus. Solange mir keiner auf die Füße tritt, steh ich nicht auf. Solange mir keiner das Gegenteil beweist, hör ich nicht damit auf. Es ist 17.05 Uhr, es ist Mittwoch, der 11. September. Wir befinden uns im Zentrum von Barcelona. Die Menschenkette hat sich formiert. Ein endloser Menschenwurm, gekleidet in patriotischen Farben, Fahnen, T-Shirts, zieht sich durch die Straßen der Stadt. Überall hängen Schilder. Es geht um die sogenannte Via Catalana, ein über 400 Kilometer langer Weg, der Katalonien durchzieht und den eine Menschenkette von, naja, vielen, vielen hunderttausend Menschen, Kindern, Männern, Frauen, alten Leuten, jungen Leuten bildet. Schöne Stimmung, Volksfeststimmung hier im Zentrum von Barcelona. Die meisten Menschen tragen gelbe T-Shirts. Auf diesen T-Shirts sind Parolen in schwarzer Schrift. Da steht dann ein Schritt hin zur Unabhängigkeit. Un nuevo paso hacia la independencia. Perdón, tengo una pregunta. ¿Esto sí. se va a quedar así o la gente va a cantar o...? Van a cogerse ¿Sí? y... ¿Quiere ponerse usted o...? Bueno, cantar se cantará al final. ¿Sí? Sí, sí, se canta ¿Sí? en la saga 2. Vale. ¿Y a qué hora empieza, diríamos, la parte...? En principio... Hay 14, pasa el fotógrafo... Ah, a 17:14, ahora caigo. El fotógrafo ya. Vale. Ajá. Y entonces entra por aquí, Ajá. Está, pero ya está, es que está todo lleno, hasta, ya hacia hasta... Ciudadella, que ahí harán doble cadena. Hola. Muchas gracias. Bueno, de nada, usted. Con cara. Yo me estoy No, no. La nena verd, aquella, aquella. Pues es que anem aquí al costat. És que anem aquí al costat. Ja, Hunderttausende demonstrierten erneut für Kataloniens Unabhängigkeit. Das war am Mittwoch dieser Woche, am 11. September. Damit bringen sie die Politiker der Region in ein tiefes Dilemma. Was soll passieren? Was soll geschehen? Wie soll es weitergehen? Es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Jeder sagt etwas anderes. Schauen wir einmal, was die Taz schreibt. Die sagt, die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien wächst unaufhaltsam. Nach einer Massendemonstration am Nationalfeiertag Diada im vergangenen Jahr bildeten am Mittwoch diesen Jahres 1,6 Millionen Menschen eine über 400 Kilometer lange Menschenkette, der katalanische Weg von der französischen Grenze bis zum äußersten Süden der im Nordosten Spaniens gelegenen Region. Als Vorbild diente eine ähnliche Mobilisierung in den baltischen Staaten 1989, also Litauen, Estland und Lettland. Bekanntlich lösten die sich aus der Sowjetunion, der damals zerbröckelnden Sowjetunion, raus und sind heute unabhängige Kleinstaaten, kleine Gebilde als Pufferzone zwischen dem Westen und dem russischen Bären, der ja immer noch angeblich so gefährlich sein soll. Der Zeitpunkt war symbolträchtig gewählt, führt die Taz weiter aus. Die Kette schloss sich um 17.14 Uhr. Sehr symbolisch, 17.14 Uhr. Denn 1714 ging der Erbfolgekrieg um den spanischen Thron zu Ende. Seither herrschen in Spanien die Bourbonen des derzeitigen Königs Juan Carlos. Im Volksmund auch Juanca genannt. Die Katalanen hatten auf der Verliererseite gestanden. Die Nationalisten betrachten die Region seither als von Spanien unterdrückt und besetzt. ...2014, 300 Jahre später, soll die Geschichte nun mit einer Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens korrigiert werden. So die Forderung der Teilnehmer an der Menschenkette, zu der eine Vereinigung unter dem Namen Katalanische Nationalversammlung aufgerufen hatte. Die regierenden konservativen Nationalisten des Parteienbündnisses CiU, CiU, des katalanischen Ministerpräsidenten Artur Mas und seine radikal-nationalistischen Unterstützer der republikanischen Linken Kataloniens, ERC, ERC, wollen dies auch so umsetzen. Ich bin entschlossen, alle demokratischen Mittel, die mir zur Verfügung stehen, zu nutzen, damit die Bürger Kataloniens über die Zukunft entscheiden können, erklärte Mas in einer Fernsehansprache am Vorabend des Nationalfeiertages. Nur Madrid stellt sich stur, die Regierung spricht und verhandelt im Rahmen der Verfassung, entgegnete der stellvertretende Regierungspräsident in Madrid. Die stellvertretende Regierungspräsidentin in Madrid, eine gewisse Frau Soraya Sáenz de Santa Maria. Werners Freundin übrigens, der ist gerade hier ins Studio reingekommen. Ich unterbreche mal gerade hier die Ausführungen zum Nationalfeiertag. Das Thema wird bleiben und begrüße einmal Werner. Moment, wir machen mal einen Mikrocheck. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich höre dich ganz gut. Sprich mal, wie geht's? Fängst du schon wieder an mit deinen anzüglichen Bemerkungen hier, dass du sagst, dass seine Freundin von mir, diese Sáenz de Santa Maria. Ja, Sáenz de Santa Maria. Entschieden zurückweisen. Gut, ich nehme nicht an, dass du mit demonstriert hast. Nee, im Gegenteil. Du warst bei der Bankendemonstration? Nee, auch nicht. Ich habe mich zu Hause eingeschlossen, ganz bewusst, keinen Fuß vor die Tür gesetzt. Aha. Ich wollte auf keinen Fall verwechselt werden mit diesen verrückten, Fähnchen schwenkenden Leutchen. Ja. Gut, ich war in den Straßen, ich habe da mitgemischt, ich habe mich sogar einen Moment in die Menschenkette mit reingestellt, aus Sympathie natürlich mit meinen Freunden. Ich war in einer großen Gruppe von Leuten, die das zum Teil unterstützen und zum Teil auch nicht, zum Teil ablehnen und zum Teil auch nicht. Es wurde viel diskutiert über die Frage. Alle Argumente sind ja bekannt, dafür, dagegen. Es gibt gewichtige Argumente, die dagegen sind, es gibt Argumente, die dafür sind und so weiter und so weiter. Was uns natürlich auch beschäftigt, ist die Frage, was soll das in einer Zeit, in der einerseits ein Nationalstaat abgebaut wird, ein vereintes Europa soll geschaffen werden, andererseits natürlich auch ein Europa unter der Oberaufsicht der Banken und ihrer gekauften Politikerkasten. Andererseits wollen die Leute wirklich die Steuern, wie sie alle sagen, selbst kleine Leute, die keinen Job haben, plädieren dafür, dass die Steuern hier in Katalonien bleiben. Ein weiterer Widerspruch. Die sagen, ja, wenn die Steuern hier in Katalonien blieben, dann ginge es uns allen besser. Die Frage ist, als ob ein katalanischer Oberschichtmensch, der hier die, sagen wir mal, Tourismusindustrie und den Bausektor kontrolliert, dem kleinen Katalanisten von der Straße etwas vom Kuchen abgeben würde. Kann man natürlich auch mitrechnen, dass sie ihnen ein paar Krümel hinwerfen werden, sobald sie unabhängig sind, aber das große Ziel, eine bessere Welt, ein Paradies, als nationalistisches Paradies, da muss man doch sehr starke Zweifel anmelden, oder? Ja, also das ist für mich das eigentlich Gravierende an dieser ganzen Geschichte. Ne? Wir müssen weg von Madrid, wir müssen uns unabhängig machen und Sezession und dann können wir mehr über unsere Steuereinnahmen verfügen und so. Und alle fallen drauf rein und glauben das, ja, weil die würden dann natürlich in dem Fall von der herrschenden Klasse hier genauso beschissen werden, wie wir heute beschissen werden von der herrschenden Klasse. Ja. Aber es ist wirklich schrecklich. Also kein Mensch redet mehr über Arbeitslosigkeit, über Kürzungen überall und über die Verschuldung von Familien, von Banken. Es geht jetzt nur noch um Identitäten und Fähnchen schwingen und mit leuchtenden Augen sich mit anderen die Hände zu geben und zu sagen, wir sind alle eins, wir wollen alle das Gleiche und so. Also ich sehe da unter anderem auch faschistische Momente in diesem Ding. Also wir als Deutsche sollten ja eigentlich, sagen wir mal, geimpft sein gegen Nationalismus, egal welcher Couleur. Ja. Aber ich fühle mich sehr an diese Sachen erinnert. Wie, so ähnlich wie damals unter Franco auf dem Plaza de Oriente, wo der dann seine Gläubigen versammelt hat. So ein bisschen hatte ich das Gefühl auch. Wenn man mit Katalanen diskutiert und, sagen wir mal, führt dieses Argument ins Feld, dann wird man natürlich sehr entrüstet angesehen und es wird immer wieder gesagt, wir haben noch nie ein Land überfallen, wir haben noch nichts Böses angerichtet als Nation. Nun ja, in 300 Jahren, wo man keine Nation ist, kann man das natürlich auch nicht tun. Aber die Katalanen sehen das natürlich ganz anders, die Katalanisten. Die sehen natürlich die Möglichkeit, wirklich ihre Identität, ihre Kultur zu bewahren. Und ich habe das wirklich gemerkt, ich habe ja viel mit jungen Leuten auch zu tun, die wirklich sehr fanatische katalanische Nationalisten sind. Die sind aber gleichzeitig auch Links- und Barca-Fans. Und dann gibt es diesen ganzen Komplex, dieses Links, Barca gleich Links, gleich Katalanisch, gleich Katalanist, gleich Republikanisch, gleich gegen Madrid. Das ist hier ein sehr festgebackener Kuchen, der sehr viel sympathische Elemente auch hat. Zum Beispiel, wie gesagt, eben diese ganzen systemkritischen Ansätze, die da auch drin sind. Andererseits aber auch diese unglaubliche Emotionalität, weil die ganze Sache ist natürlich letzten Endes alles, was mit Fahnen und Geschwenke und Trikots, man sah natürlich auch diese patriotischen Trikots der katalanischen Nationalelf. Und das hat alles eigentlich sehr viel mit Emotionen zu tun. Und gegen Emotionen, Werner, kann man nicht andiskutieren. Ja, sprich mal mit einem Real Madrid-Fan, welcher Club besser ist, Real Madrid oder Barca? Also da kommst du ganz schnell an eine Grenze, wo es überhaupt nicht mehr, nur nichts mehr zu reden gibt. Nur weil du gesagt hast, es gibt auch sympathische Elemente da drin. Warum sollen wir die Leute? Ich würde im Singular würde ich das akzeptieren. Also das einzige sympathische Moment dabei, dass ich verstehen kann, ist, dass die Barca-Fans sind. Leider sind sie aber gleichzeitig eben auch, wie du sagst, Fans von der katalanischen Nationalelf. Ja? Hier sehe ich das Problem. Und was du vorher gesagt hast, ne? Wenn du mit Leuten redest und so, wie das bei denen ankommt von hier, von den jungen Leuten, da passiert's dann immer ganz schnell, nach dem zweiten, dritten, vierten Satz kommt dann die Frage, woher kommst du denn? Und weil es im Reisepass drinsteht, musst du dann halt sagen, ich bin Deutscher. Ach so, ja klar, ihr versteht es natürlich sowieso nicht. Ne? Das ist dann immer das Standardargument, was kommt. Ich habe sogar mal das Gegenteil erlebt. Ich war mal Anfang der 80er im Baskenland. Da hatten wir eine Veranstaltung. Und da haben die Basken uns als Deutsche sehr mitleidig betrachtet und haben gesagt, hoffentlich habt ihr bald die Wiedervereinigung, damit alle Deutschen wieder zusammen sind. Und wir waren damals natürlich mehr so antideutsch eingestellt und haben gesagt, bloß nicht, um Gottes Willen, es kommt immer darauf an, unter welchen Vorzeichen, unter welchen Bedingungen. Die Leute sehen das einfach anders, da muss man mit fertig werden, das muss man als linker, antinationalistischer Deutscher, das habe ich auch gelernt hier in Katalonien, einfach akzeptieren, dass die Leute emotional reagieren und dass die Leute nicht nur an Politik denken, das ist auch sehr wichtig. Die denken, kannst du natürlich sagen, alles ist politisch, die denken an ihre Sprache, an ihre Kultur und an ihr, sagen wir mal, Selbstempfinden, ihr Selbstwertgefühl und ihre Identifikation. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, Kuba hat die Unabhängigkeit. Wir wissen ja, die katalanische Unabhängigkeitsfahne mit diesem blauen Dreieck und dem Stern drin ist natürlich Kuba nachgeahmt, der kubanischen Fahne. Die haben gesagt, Kuba wurde in die Unabhängigkeit entlassen und wir möchten das bitte auch. Die Leute haben dieses 300 Jahre alte historische Bewusstsein sich erhalten. Das wird auch an die Kinder und an die Kleinsten immer weitergegeben. Und die Leute wollen das wirklich. Das ist keine Pose oder das ist nicht irgendwie ein leeres Gerede, sondern die Leute stehen da wirklich hinter. Und wenn man das erlebt, auch in den Straßen, auch von Leuten, von Nachbarn und Freunden und Bekannten, mit denen ich wirklich sehr viel zu tun habe, dann denke ich mir, ja gut, hoffentlich kriegt es. Ne? Das ist eine Reaktion von mir, wo ich denke, eine Frau hat mir auch etwas sehr Interessantes auf der Straße gesagt. Ich habe gesagt, ja und dann, meinst du, dann haben wir einen Faschismus weniger, den wir bekämpfen müssen, jetzt haben wir zwei. Und das war wirklich der Satz des Tages. Ich hatte leider mein Aufnahmegerät in dem Moment kurz ausgeschaltet. Und das war eigentlich der Satz, der mir persönlich am besten gefallen hat von allen. Ein Faschismus weniger. Ja, also ich weiß, dass das so ist, aber akzeptieren tue ich es deshalb noch lange nicht. Ne? Also ich bin auch dafür natürlich, die katalanische Sprache und die katalanische Kultur zu verteidigen und da, wo sie angegriffen wird, ja. Aber was ich nicht akzeptieren werde, ist dieses dumpfe Nationalgefühl, weil das geht einfach nicht. Das ist ein Irrtum. Und deshalb akzeptiere ich das nicht, auch wenn es die große Mehrheit sein sollte der Katalanen, die dafür sind. Gut, wie dem auch sei, meine Schüler haben mich natürlich auch gefragt und ich habe ihnen gesagt, gut, ich als Deutscher bin eigentlich neutral, aber ich habe mich in zwei Hälften gespalten. Eine Hälfte unterstützt euch, die andere Hälfte nicht. Das war eigentlich meine offizielle Position meinen Schülern gegenüber, weil ich weiß, ich kann da keine Seite jetzt so direkt bevorzugen. Habe natürlich auch meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt, ich als Deutscher habe dann auch diesen Nationalismusdiskurs ihnen kurz erklärt, dass wir als Deutsche, oder es gibt ja Leute, die sagen, ich bin gar kein Deutscher, aber gut, du kommst da nicht raus, du hast den Pass und das ist so. Die Sprache, du bist da hergekommen. Wir als Deutsche, wir haben natürlich diese historische Erfahrung gemacht, dass der Nationalismus im extremen Fall in einen nackten, brutalen Faschismus umkippt, der auf Vernichtung programmiert ist. Das ist so, das kann passieren und das soll man einfach sehen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Katalonien fühlt sich da rein, weiß und unschuldig. Sie haben noch nie jemanden unterdrückt, noch nie ein Land überfallen und noch nie irgendwo auf der Welt Unheil angerichtet im Namen einer Nation. Die Frage ist, wie geht es weiter? In den vergangenen Tagen räumte Artur Mas erstmals die Möglichkeit ein, Werner, dass die versprochene Volksabstimmung 2014 nicht durchgeführt werden könne, da Madrid dies nicht zulasse. Das heißt, der Mann hat also das ganze Feuer angezündet letztes Jahr und jetzt versucht er es wieder zu löschen. Das ist nicht einfach, ein Feuer zu löschen, das man selber angezündet hat und das wirklich sich zu einem großflächigen Brand ausgeweitet hat. Seine Alternative, Achtung kommt jetzt, die Wahlen zum katalanischen Parlament 2016 zu einem Volksentscheid werden zu lassen. Er spekuliert also wieder auf dasselbe. Wenn nochmal Wahlen sind und er fädelt das gut ein, dann kriegt er vielleicht doch die absolute Mehrheit und kann dann doch privatisieren und so regieren, wie er will, mit seinen Geschäftsleuten, die er vertritt, und seinen internationalen Investoren, die er auch vertritt. Und dann wollen wir mal sehen, wie nationalistisch der eigentlich ist, weil Artur Mas, das muss man auch sagen, ist ein Mensch, der vor internationalen Investoren, die große Stücke Kataloniens kaufen wollen und hier Spielhöllen, eine Art Las Vegas errichten wollen, vor diesen Leuten hat er die Hose runtergelassen, hat sich tief gebückt und hat gesagt, meine Herren, bringen Sie die Milliarden, ich unterschreibe, was Sie wollen. Ich verzichte sogar auf einen Teil der Souveränität. Auf einem Teil unseres katalanischen Territoriums dürfen Sie Spielhöllen errichten, da dürfen Minderjährige reingehen, da herrscht kein Rauchverbot, da dürfen Minderjährige arbeiten und Prostitution ist natürlich auch hier sehr willkommen. Wir haben eine bordellfreundliche Mentalität. Das hat er natürlich nicht wörtlich gesagt, aber das ist alles implizit in diesem Paket. So ein Mann will Souveränität und Freiheit von Madrid. Er will aber andererseits auch das Geld, das ganze Geld verwalten, was hier zusammenkommt. Und da sollte man doch schön die Ohren spitzen und aufpassen. Diese Geschichte da, dieses Projekt, von dem du gerade erzählt hast, das heißt hier in Katalonien Barcelona World und das ist jetzt das Gegenstück zu Eurovegas in Madrid, das die ja eigentlich erst haben wollten hier in Katalonien. Dann hat der US-Investor dann aber gesagt, er will das lieber in Madrid machen, jetzt wollen sie hier ein ähnliches Ding aufziehen. Also das ist eines der vielen Beispiele, die es gibt, dass es eben die CEO hier, die Landesregierung stellt, macht genau das gleiche ideologisch, gleiche Politik, gleiche Korruption wie die PP in Madrid. Ne? Und was du vorher gesagt hast zu diesem Thema, ne? Der hat den Brand entfacht, ja, und jetzt wird es ihm langsam zu heiß und er weiß jetzt nicht mehr, wie er davon wegkommt. Ne? Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass der persönlich das nicht will, ja. Aber aus durchsichtigen Gründen hat er die Sache jetzt eben angeheizt und gesagt, also wenn das jetzt nicht zugestimmt wird von Madrid, dann machen wir das als Wahl, ja, in 2 Jahren. Und nur zu dieser ganzen Geschichte, wo für mich die Gefahr ist, wollte ich nochmal sagen. Also ich stelle mir das so vor, sagen wir 1932, 33 kommt ein Ausländer nach Deutschland, sieht überall Hakenkreuz fahren und fragt dann die Leute auf der Straße, was ist das denn, was bedeutet das denn? Und dann sagen die eben dem Ausländer damals, ja, das ist eben das Symbol für Deutschland, erwache, und wir Deutschen sind ein Volk und wir müssen zusammenstehen, dann geht's voran, ja. Das Gleiche könnte man hier auch sagen, ne? Catalunya, despierte, und deshalb fühle ich mich so schlecht bei dieser Sache hier. Bernhard, du wirst natürlich mit so einem Vergleich natürlich sehr bitterböse Vorwürfe ernten, wenn du einem Katalanen so etwas sagen würdest. Der würde sich vielleicht sogar sehr empören und würde dich wahrscheinlich erstmal nicht mehr angucken, eine ganze Weile. Ja, das ist mir dann aber egal. Weil diese Leute sind natürlich auch sehr sensibel, ne? Die sind sehr sensibel in ihrem Empfinden und ich wiederhole nochmal, das sind natürlich meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, weniger rationale und rationelle Motive, sondern es ist ganz tief drin, dass die Leute sagen, es gibt viele Katalanen, die sagen, wenn wir das jetzt nicht machen, auf lange Sicht wird unsere Kultur, unsere Sprache irgendwann weg sein. Und das ist wirklich eine Angst, die die Leute haben mit Englisch und Spanisch. Wir sind einfach zu klein, um das lange bewahren zu können. Wir werden immer eine Sprache und ein Land, eine Nation zweiter Klasse sein, die irgendwo im Untergrund ein paar Nischen hat. Wir werden eine Nischennation sein, die irgendwo sich verkriecht in irgendwelchen Katakomben, aber niemals sich behaupten kann im Konzert der Völker. So ungefähr ist das Argument. Die Leute wollen natürlich wahrscheinlich keinen Nationalstaat, der böse, schlecht ist und andere Länder unterdrückt. Dafür ist Katalonien noch viel zu klein. Es gibt natürlich auch kleine Länder. England ist ja auch kein Riesenland oder Holland hatte auch Sklavenhandel und Kolonien und so weiter. Portugal hat auch nicht super viel mehr Einwohner als Katalonien. Katalonien hat 8 und Portugal hat, glaube ich, 12 Millionen Einwohner. Norwegen hat auch nur 9. Das heißt, es gibt kleine Länder, die doch sehr mächtig sind, sehr mächtig auftreten können. Konzert der Völker. Die Frage ist immer dieselbe. In einer Welt, in der eigentlich alles ungerecht ist oder wie Adorno gesagt hat, in einer Realität, in der alles falsch ist, gibt es da etwas Richtiges, etwas Wahres? Frage. Ob es was Wahres gibt oder was wahr ist, kann nur jeder von uns für sich selber definieren. Aber weil du gerade Norwegen sagst, ne, gutes Beispiel. Die sind als Staat natürlich schon lange unabhängig und gerade wer hat die Wahl gewonnen? Die konservative Partei, aber nicht keine absolute Mehrheit. Und jetzt liebäugeln sie damit, mit der rechtsradikalen Partei zusammenzugehen und eine Koalition zu machen. Die gleiche Partei, wo dieser Massenmörder da, dieser Breivik vor 2 Jahren die Leute umgelegt hat. Ja? Und was ist dort? Der Diskurs von beiden, von der großen Konservativen, von der kleineren rechtsradikalen Partei, sich definieren als Europäer, sich wehren gegen die Flut der Immigranten, ja, und das ist dieses Denken, was dahinter steckt. Also, wenn du dich über Nation definierst, über Volk und so, das führt immer in die Kacke, ja. Das ist niemals akzeptabel, weder hier noch früher noch egal wo. Wenn du dich als Mensch, als sozialer Mensch verstehst, dann brauchst du das nicht. Ne? Wie, da geht's, dann wird's dir klar, dass es um andere Sachen geht, dass andere Sachen wichtiger sind. Na gut, ich habe mich ausgeweint, von mir aus. Die Debatte geht weiter. Wir haben also versucht, hier jetzt für die Hörerinnen und Hörer, für das Publikum, ein paar der wichtigsten Argumente auch ein bisschen auszubreiten. Man hätte natürlich heute auch jemanden einladen können und der Stellung genommen hätte, aber das Thema ist uns jetzt auch nicht so wichtig, als dass wir das groß jetzt als tagesfüllenden Programmpunkt hier präsentieren wollen. Vielleicht noch ein paar Aspekte zu diesem Thema. Wie wird's weitergehen? Alle nationalistischen Parteien sollen laut dem Plan Mass 2016, also zu einem Volksentscheid, dann mit nur einem Programmpunkt antreten, deren Unabhängigkeit. Massens Partner von der ERK und die Organisatoren der Menschenkette wollen davon freilich nichts wissen. Klar. Hinter den Kulissen wird, so berichtete gestern die Tageszeitung El País, verhandelt. Enge Vertraute von Artur Mas und Rajoy suchen nach einer Lösung des Problems. Das heißt, es gibt wie immer bei solchen Themen auch Geheimverhandlungen, von denen das Fußvolk gar nicht so viel mitkriegt. Da wird hinter den Kulissen natürlich alles Mögliche ausgedealt. Dem Artur Mas, das kriegt man immer mit, wenn man diesen Mann ein bisschen kennt. Der Mann ist eine lebende Rechenmaschine. Der Mann besteht nur aus Geld. Ich denke immer an das lustige Lied von Fanny van Dannen, ein Mensch aus Geld. Dieser Mann ist ein Mensch aus Geld. Wenn man dem Geld hinwirft, dann bückt er sich und vergisst erstmal alles andere. Es scheint also, als wolle Madrid den Katalanen ein neues Finanzmodell zugestehen, damit mehr Geld in der Region verbleibe. In der Region heißt natürlich dann auch, was passiert mit diesem Geld, wer wird davon profitieren, wer wird das bekommen? Letzte Woche hat Herr Quim Monzó, ein Schriftsteller, ein katalanischer Schriftsteller in der Vanguardia, einen bitterbösen Artikel geschrieben über die herrschende Politikerkaste hier in der Stadt und das unternehmerische Modell, das die den Menschen aufzwingen. Der hat ungefähr mit anderen Worten gesagt, das Ziel dieser Leute ist, die Barcelonesen aus der Innenstadt rauszuwerfen und immer mehr Hotels zuzulassen, von deren Einkünfte nur eine ganz kleine Clique profitiert und so die Stadt nach und nach kaputt zu machen. Das hat er wirklich mit so harten Worten gesagt. Und er hat auch nicht direkt, aber indirekt auch auf die herrschende Generalitat-Partei natürlich gezielt. In der Kolumne nebenan schreibt dann immer seine Kollegin Frau Pilar Rahola. Die ist von einem ganz anderen Kaliber, die spielt in einer ganz anderen Liga, diese Frau. Die ist mehr dann für so Sachen wie bombardiert Syrien und solche Dinge. Die ist natürlich dann gar nicht einverstanden. Sie schreibt nämlich Artur Mas die Reden und diese Leute, was man hier so flott katalanische Bourgeoisie nennt, die sind sehr flexibel, wenn es um Geld geht. Und Madrid weiß das und das ist ein Trumpf, den Madrid immer wieder spielen kann, das Geld. Sie werden ihnen etwas hinwerfen, sie werden ihnen Zugeständnisse machen. Und das Thema wird irgendwann verblubbern und dann kommt auch schon wieder was anderes. Gleichzeitig werden also aus der spanischen Regierung und der sozialistischen Opposition Stimmen laut, die eine Verfassungsänderung vorschlagen, damit sich Katalonien besser einfügen lässt. Das heißt, sie wollen keine Unabhängigkeit vorschlagen, aber doch ein anderes Modell, damit die ein bisschen mehr Geld bekommen, vielleicht so wie die Basken vielleicht. Die haben ja auch mehr Steuern, die sie selber kontrollieren und verwenden dürfen. Noch eine letzte Stimme zum Thema. La Vanguardia, die große Tageszeitung hier in Barcelona, unterstützt natürlich in ihren Leitartikeln am Tag nach der Menschenkette einen tiefgreifenden Dialog, der zu einer politischen Einigung führt. Wenn die beiden Regierungen ihrer Pflicht nicht nachkommen und den Emotionen und Forderungen politisch Rechnung tragen, wird sich das Problem nur noch verschärfen, warnt derweil El País in Madrid. Und damit wollen wir es gut sein lassen, meine Damen und Herren, ein bisschen Musik. Ein Lied von Frau Almut Klotz. Wer kennt die? Almut Klotz. Ex-Lessie-Singers, leider im zarten Alter von 49 Jahren, vor ein paar Wochen in Berlin verstorben. Wir trauern auch um Sie, genauso wie um den großen Schauspieler Otto Sander, den wir am Anfang erwähnt haben. Ja, Niemandsland Flaggen auf Halbmast, Niemandsland, auch ein Land, auch eine Nation, Niemandsland. Mis colegas desde CAI, para todos los oyentes de Niemandsland, una voz libre en un mundo injusto. Me la aspiro, jefe. Bless. bereuen. Und ich würd's bestimmt bereuen. Du wärst eklig, egozentrisch, allgemein kein guter Typ. Nicht belastbar und nicht fassbar, zu blöd für jedes kleine Glück, zu blöd für jedes Glück. Ich hab ein Baby für dich. Und ich dachte über an die anderen, auch nicht besser, eher schlimmer. Und mit der Sorte kenn ich mich wenigstens aus und Schluss machen. Samstag, 14. September 2013. Nach 3 Wochen melden wir uns zurück. Niemandsland ist aus der Sommerfrische zurückgekehrt. Der Niemandsland Express rollt, Jazz zwingt und rockt über der Hauptstadt Kataloniens. 91.4 FM, Contrabanda. Grausame, böse, interessante, verrückte, lustige und kuriose Dinge sind passiert, während wir gar nicht da waren. Da fragt man sich immer, was haben die denn eigentlich alle ohne uns gemacht? Die ganzen Medien ohne Niemandsland-Kommentare, was haben die Leute gemacht, die Hörerinnen und Hörer? Da gibt es zum Beispiel in Deutschland diese Vagina-Rauten-Diskussion. Werner, hast du die mitbekommen? Die Merkel-Raute? Ja. Jetzt ist Folgendes passiert. Das Symbol der Merkel-Raute ist die Vagina. Steinbrück hat den phallischen Stinkefinger dazu gemacht. Und nun wird der Wahlkampf auf so eine Art subsexuelle Zone, sagen wir mal, gelenkt, wo die Menschen jetzt doch Weibchen oder Männchen wählen sollen. Das ist natürlich sehr geschickt gemacht von diesem Steinbrück. Er sagt, jeder, der einen Penis hat, soll mich wählen. Das ist ungefähr die Botschaft Steinbrücks. Weil die Merkel-Raute ist die Vagina. Die Mädchen sollen Merkel wählen, Jungs wählt mich. So simpel und unterschwellig kommt das daher. Aber am Ende sind es doch immer die Frauen, die die Unterhosen für die Männer kaufen. Also ich fürchte, so wird es diesmal auch wieder ausgehen, dass die Merkel eben wieder gewinnt. Die Merkel-Raute, du hast etwas gerade gesagt zum Stichwort alternative Nobelpreise. Was ist da? Ach so, ja, nee, weil du vorher gesagt hast, es geht voran. Ne, die nach dem 11. September kommt der 12. September. Und der war vorgestern, da wurden die Nobelpreise verteilt in Boston an der Harvard University. Aber wie kommt es? Die werden doch immer in Stockholm eigentlich verteilt. Ne? Diesmal handelt es sich eigentlich im Grunde nicht um Nobelpreise, sondern um unnoble Preise, also so eine Art alternativer Nobelpreis. Und also da werden dann, die gewinnen dann Wissenschaftler, die mit durchaus wissenschaftlichen Methoden dann Phänomene untersuchen, wo überhaupt niemand eingefallen ist, das bis jetzt zu untersuchen oder dass man sowas überhaupt untersuchen kann. Also da finden die dann zum Beispiel raus, dass Betrunkene sich selbst für attraktiver halten als ihre Mitmenschen, so überraschende Ergebnisse. Oder, das ist interessant. Forscher aus Großbritannien, Niederlanden und Kanada, die haben Kühe beobachtet und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, je länger eine Kuh auf der Weide liegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie bald wieder aufsteht. Ne? Und umgekehrt, wenn sie dann mal aufgestanden ist, dann ist es sehr schwierig vorherzusagen, wann sie sich wieder hinlegen. Das riecht aber nach Abzocken von Forschungsgeldern, ne? Ja, ja. Da fließen natürlich also die Finanzierung, weiß ich nichts, aber da gab es schon interessante Sachen. Ne? Japanische Forscher, die haben herausgefunden, dass am Herzen operierte Mäuse länger leben, wenn man ihnen Opernmusik vorspielt. Ne? Oder Schweden, Südafrikaner und Schweden für Biologie und Astronomie haben herausgefunden, dass die Mistkäfer sich an der Milchstraße orientieren, wenn sie nach Hause wollen. Und solche Sachen, ne? Also und früher zum Beispiel, also das war dieses Jahr, dann im letzten Jahr im Bereich Akustik zwei Japaner, Kurihara und Tsukada, die haben den Speech Jammer erfunden. Das ist ein Gerät, das stoppt Redner, die endlos labern und labern, indem sie das Echo der eigenen Worte der Redner dann verstärken und oder produzieren und so den Redner aus dem Takt bringen, sagen wir mal. Ne? Oder Neurowissenschaftler, US-Wissenschaftler. Aber Entschuldigung, Werner, sag nochmal kurz den Hörern und Hörerinnen, sind das jetzt Forschungsergebnisse, die prämiert wurden bei den alternativen Nobelpreisen oder ist das ja, jetzt, ja. Nee. Die haben alle jetzt, alle die Leute oder diese Forschungsgebiete, die du aufzählst, haben die alle jetzt einen Preis bekommen oder waren die in der Auswahl? Das sind die einzelnen Preise, die verliehen wurden. Ne? Das heißt, der mit den Mäusen, was war das für ein Preis? Für Gehirnchirurgie oder? Medizin. Für Medizin. Also die, der das rausgekriegt hat, dass Mäuse länger nach Gehirnoperationen leben, wenn sie am Herzen operiert werden. Dass sie dann das war mit der Opernmusik alternative Nobelpreis für Medizin. Für Medizin, ja. Und dann, also im letzten Jahr gab es das mit diesem Speech Jammer und jetzt haben vier US-Amerikaner auf dem Gebiet der Neurowissenschaften, so heißt es da, mit einem Hightech-Verfahren, mit einer Magnetresonanztomographie, haben die Hirnaktivitäten nachgewiesen bei einem toten Lachs. Ja, also das gibt's offenbar, solche Sachen. Und dafür hat er auch einen Nobelpreis, einen alternativen Nobelpreis für Neurochirurgie oder was bekommen, und oder Medizin. Der Akt ist also natürlich so ein bisschen Happening-Charakter, ne? Aber tatsächlich werden diese alternativen Nobelpreise von echten Nobelpreisträgern überreicht. Dann, ja, so läuft es ab. Ne? Oder der, ich glaube, für Friedensnobelpreis hat schon vor 2 Jahren der Bürgermeister von Litauen, von Vilnius bekommen. Arturas Suokas heißt er. Der hat falschparkende Luxuslimousinen bekämpft, indem er sie mit einem Panzer überfahren hat. Ne? Und die Begründung, ich fand einfach, dass es Zeit war, den Rücksichtslosen eine Lektion zu erteilen. Ne? Ist es nicht nett? Und einer, der immer zitiert wird von diesen Preisen, schon, ist jetzt schon vor 10 Jahren, Biologe hat den bekommen, der den ersten Fall von homosexueller Nekrophilie bei Stockenten untersucht. Also, das müssen wir uns doch irgendwie merken für nächstes Jahr, diese Geschichte. Schräges und Kurioses gesammelt von Werner Jatz zum Thema alternative Nobelpreise. Meines Wissens gab es natürlich auch immer alternative Nobelpreise, die recht ernst gemeint sind und die auch immer sehr systemkritisch sind und die auch die Gemeinheiten, Bosheiten und das Unrecht denunzieren. Die gibt es natürlich auch immer, die alternativen Nobelpreise. Die kommen auch immer um diese Zeit. Das war mehr so eine Art freakige Geschichte, eine freakige Angelegenheit. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. Jo. Vor den Katastrophen noch ein Lied von Herrn Max Rabe vom Palastorchester. Es geht um das Thema Klonen. Die Frage ist, kann Klonen sich lohnen? Er sagt ja, Klonen kann sich lohnen. Man liebt es gerne bunt, straff und glatt und rund. Tomaten, die nicht schrumpeln, Kartoffeln, die nicht rumpeln. Es wird variiert, das Erbgut patentiert. Diese oder jener wär auch gerne schöner. Klonen, klonen kann sich lohnen. Tiere, Obst und Bohnen und Personen. Hier was komisch vor, das ist ein Genlabor, leime mal dein Ohr. Was sonst im Bad vergammelt, hab ich brav gesammelt, alles ist schon wahr, die ganze DNA. Klonen, heimlich im Privaten, basteln am Primaten, dreimal darfst du raten, erst wag ich mich ans Gnu ran, dann mein Schatz bist du dran. Sonst im Bad vergammelt, hab ich brav gesammelt. Alles ist schon da, die ganze DNA. Klonen, klonen kann sich lohnen. Verlässt du mich, klon ich dich, ich hab dein Duplikat. Du bleibst mir erspart. Helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Bei der Bayernwahl am Sonntag will der Horst Seehofer unbedingt die absolute Mehrheit holen. Weil er allein regieren will? Nee, er denkt, dafür gibt's Kohle von Stefan Raab. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Heute ist Freitag der 13.? Das ist ein Fall für... Super Merkel ist kommen! Sofort trifft Super Merkel Vorkehrungen gegen das drohende Unheil. Kleeblatt, Marienkäfer, Hufeisen, Glücksballen. Das sollte heute eigentlich jedes Unglück vom Kanzlerinnenamt fernhalten. Moin, Frau Merkel. Eigentlich. Tag, Sigmar. Was haben Sie zwei sich denn hinterm Schreibtisch verschanzt? Die Frage müsste lauten, wieso trauen Sie sich an so einem Tag vor die Tür, Steinbrück? Heute passieren ganz fürchterliche Dinge. Oha, will die Andrea Nahles wieder singen, oder was? Heute ist Freitag der 13., Sie Hupe. Freitag der was? Das ist, wenn alles, was man anpackt, schiefläuft. Echt jetzt? Bei uns in der SPD heißt das Wahlkampf. Kein Wunder, dass Sie keinen Unterschied merken, Sie solchen Vogel. Sind Sie kein bisschen abergläubig? Selbstverständlich bin auch ich der festen Überzeugung, dass bestimmte Dinge Unglück bringen. Zerbrochene Spiegel, schwarze Katzen, Interviews geben. Dann besorgen Sie sich doch einen Talisman. Ich hab zum Beispiel eine Hasenpfote am Schlüsselbund. Das bringt Glück. Irgendwo da draußen gibt's einen dreibeinigen Hasen, der sieht das vermutlich anders. Ich glaube, ich werde niemals Glück haben. Kopf hoch. Wie heißt es so schön? Jeder ist seines Glückes Schmied. Das gilt auch für die SPD. Sie glauben, die SPD hat das Zeug zum Schmied? Na, Sissi, Sie als Spitzenkandidaten aufzustellen, war auf jeden Fall schon mal ziemlich behämmert. Enjoy Podcast. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 14. September 2013, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Berlin. Die Grünen werfen Bundesumweltminister Peter Altmaier von der CDU vor, Zweifel an der Sicherheit des tschechischen Atomkraftwerks Temelín zu ignorieren. Auslöser ist das Gutachten eines ehemaligen Abteilungsleiters im Berliner Umweltministerium, der neue Bedenken an dem Meiler aufwirft, der rund 100 Kilometer von Passau entfernt steht. Es geht um möglicherweise mangelhafte Schweißnähte zwischen dem Reaktordruckbehälter und dem Primärkreislauf. Danach ist das Problem weit größer als bislang gedacht. Gutachter Dieter Meier warnt. Einiges spricht dafür, dass für alle Schweißnähte im Anschlussbereich des Reaktordruckbehälters die erforderliche Qualität nicht nachgewiesen ist. Meyer fällt nach Sichtung aller verfügbaren Unterlagen ein vernichtendes Urteil. Die Dokumentation der Schweißarbeiter sei lückenhaft, fehlerhaft und zum Teil widersprüchlich. Berlin, Thema Bundeswehr. Hakenkreuze im Schnee, Hitler-Parodien, ein Soldatenhund auf Facebook, der den deutschen Gruß zeigt. Untertitel Sieg Wuff. Rechtsextremistische Umtriebe in der Bundeswehr reißen nicht ab. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei-Politikerin Ulla Jelpke hervor. Danach zählte die Truppe im Vorjahr 67 besondere Vorkommnisse mit neonazistischem oder fremdenfeindlichem Hintergrund. 70 Soldaten waren daran beteiligt. Offenbar blieben die meisten von ihnen anschließend weiter im Dienst. In den Jahren 2010 bis 2012 spürte der militärische Abschirmdienst MAD 76 Rechtsextremisten in der Bundeswehr auf. Inzwischen haben 75 die Truppe verlassen, aber nur 18 wurden vorzeitig aus dem Dienst entfernt. Die anderen hatten sowieso ihren Dienst beendet. Eine Person ist noch dabei. Das lässt mich an der Entschlossenheit im Kampf gegen rechte Umtriebe in der Bundeswehr zweifeln, so die Innenpolitikerin Frau Jelpke. Dabei müsste jedem klar sein, dass die Bundeswehr für Rechtsextremisten besonders attraktiv ist. Wie attraktiv, das zeigen Vorfälle aus 2012, welche die Bundesregierung auflistet. Im afghanischen Kunduz brüllte ein Soldat im März dreimal Sieg, während aus der Nachbarstube mit Heil geantwortet wurde. In Mazar-i-Sharif nötigte ein Zeitsoldat, ein afghanisches Kind, den Hitlergruß zu zeigen. Als ein syrischstämmiger Soldat in einer Kaserne im niedersächsischen Luttmassen über den Gang lief, hörten Soldaten die Worte, das schaut aus, als wäre er auf dem Weg zur Gaskammer. In Münster befand ein Truppenangehöriger, Zitat, der Völkermord an den Juden war gar nicht so schlimm, teilweise sogar gerechtfertigt. In Lage verwendete ein Zeitsoldat als Statusmeldung für WhatsApp ein Hakenkreuz. Der militärische Abschirmdienst verzeichnet von 2010 bis 2012 zudem 111 Verdachtsfälle aus dem Bereich Islamismus. 9 Angehörige der Streitkräfte wurden als Extremisten erkannt, 6 von ihnen vorzeitig entlassen. Gerade hatten wir die Super Merkel gehört, ein bisschen humorvoll. Wir hatten gesagt, es geht um die Merkel-Raute und den Steinbrückfinger. Auf diese beiden Symbole droht der Wahlkampf sich zu reduzieren. Der Spiegel merkt sehr, sehr kritisch an. Der hat sich auf die Merkel mittlerweile eingeschossen, auf Steinbrück natürlich auch. Er sagt Folgendes. Deutschland, wie geht's? Das ist eine 5-teilige Reihe vor den Wahlen im Spiegel. Da heißt es Folgendes. Im Grunde gibt es 2 Angela Merkel. Draußen in der Welt gilt sie als einflussreiche Regierungschefin, die vorsichtig, aber geschickt in der Euro-Krise vorgeht und den Problemländern umfassende Reformen auferlegt. Daheim in Deutschland aber macht sie keine Anstalten, Reformen anzugehen und sendet stattdessen pausenlos Botschaften der Beruhigung aus. So entpolitisiert die Kanzlerin den Wahlkampf und stellt ihre Person in den Mittelpunkt. Kann das gut gehen oder bleibt sie wieder wie 2009 weit unter ihren Möglichkeiten? Die SPD, fast schon apathisch, wittert plötzlich Morgenluft. Merkel hat in den Jahren im Amt eine Sicherheit gewonnen, die manchmal an den Rand der Arroganz reicht. In der Affäre um die NSA schickt sie ihren Kanzleramtschef Ronald Pofalla vor, der ein ums andere Mal sagt, alle Vorwürfe seien aufgeklärt. Das war so dreist, dass es am Ende sogar CSU-Chef Horst Seehofer zu bunt wurde. Aus meiner Sicht ist da noch gar nichts ausreichend geklärt, sagte er. Kein anderer deutscher Regierungschef war in dem 8. Jahr seiner Kanzlerschaft so mächtig wie Merkel. Ihre Beliebtheitswerte sind stabil, in der CDU hat sie keine Rivalen mehr. Sie hätte jetzt die Chance, sich ein Mandat für unpopuläre Entscheidungen zu holen, sagt der Spiegel. Definiert das aber nicht weiter. Merkel ist durchaus in der Lage zu harten Entscheidungen. Sie hat Norbert Röttgen aus ihrem Kabinett geworfen. Auch die Partner in Europa zwangen sie auf ihren Kurs. Merkel ist zu einer Frau geworden, die anderen etwas abverlangt. Doch das Drama des Wahlkampfes ist, dass dies nicht für die Deutschen gilt. Merkel denkt gar nicht daran, die Bürger mit schwierigen Themen zu behelligen. Naja, die werden sie ihr danken, würde ich mal sagen. Am vergangenen Freitag geriet dieses Spiel zum Debakel. Offenbar wollte Merkel verhindern, dass vom G20-Gipfel das Signal ausgeht, sie unterstütze eine Militäraktion gegen Syrien. Da sagen wir hier vom Niemandsland natürlich Bravo. Sie weiß, dass die Mehrheit der Deutschen gegen einen Krieg ist. Doch am Ende zog Barack Obama die anderen Europäer auf seine Seite. Merkel stand als eine Frau da, die wegen des Wahlkampfs ihre engsten Verbündeten im Stich lässt. Auf dieser Schiene fährt der Spiegel und er führt aus, dass Merkel eben ihren Verbündeten verraten hätte, das in Kauf nehme und so weiter. Was der Spiegel da als negativ hinstellt, bejubeln und feiern wir hier natürlich im Niemandsland. Eine Militäraktion gegen Syrien wäre fatal, hätte fatale Folgen. Wir haben gesehen, wohin diese Militäraktionen führen. Die führen eigentlich nur dazu, dass ein Land in ein absolutes Chaos gestürzt wird. Das Elend wird vervielfältigt. Außerdem, Militäraktionen gibt es schon. Die CIA und die USA unterstützen schon Kriegsparteien in Syrien. Die sind schon mitten dabei. Es geht nur darum, ob man jetzt das Regime noch weiter bombardiert und wegbombt mit richtigen NATO-Bomben. Themenwechsel. Frau Monika Herrmann, die ist 49 Jahre alt, die ist grüne Bezirksbürgermeisterin in Friedrichshain-Kreuzberg. Sie setzt sich für die Einrichtung von Läden ein, in denen Cannabis offiziell verkauft wird, wie in Coffeeshops in den Niederlanden. Dazu gibt sie im Spiegel von dieser Woche ein Interview. Frau Herrmann, soll Berlin das neue Amsterdam werden, eine Stadt der Kiffer? Frau Herrmann, Berlin ist doch viel cooler als Amsterdam und wir wollen nicht nur hier Verkaufsstellen einrichten, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Wir orientieren uns da eher an Uruguay. Dort will der Staat jetzt Cannabis selbst vertreiben. Wir wollen den legalen Verkauf von Cannabis in Deutschland mit einem ersten Laden in unserem Bezirk. Es muss ja jemand anfangen. Wie kommen Sie auf die Idee? Frau Herrmann, ich war im Sommer wandern und habe über Twitter und Facebook verfolgt, was in meinem Bezirk los ist. Immer wieder stürmte die Polizei in den Görlitzer Park in Kreuzberg. Dort wird viel gedealt. Mit der Polizei bekommen wir das nicht in den Griff. In den Bergen fielen mir die Coffeeshops ein, obwohl ich das Wort nicht mag. Spiegel, Wie sollen Ihre Drogenläden denn heißen? Hermann, ich möchte staatlich kontrollierte Verkaufsstellen für Cannabis. Und Joints mit Prüfsiegel? Mit Biosiegel am besten. Ich weiß, das klingt absurd, aber wenn man es konsequent macht, muss es einen staatlichen Anbau und Verkauf der Droge geben. Mit medizinisch geschultem Personal. Spiegel, in Deutschland ist es verboten, mit Drogen zu handeln. Hermann, deswegen wollen wir das Betäubungsmittelgesetz ändern. Im Bezirksparlament haben wir erstmal einen Vorstoß gemacht, einen Antrag für einen Coffeeshop beim Bundesamt für Arzneimittel zu stellen. Selbst wenn die FDP wieder den Gesundheitsminister stellt, könnte es klappen, oder? Die FDP wirbt doch mit Freiheit statt Verbote. Spiegel, die Grünen hingegen fallen immer wieder mit Verbotsvorschlägen auf. Für Motorroller, Kamine in Altbauwohnungen, Grillen im Park. Und nun wollen Sie ausgerechnet beim Cannabis mal ganz locker sein? Frau Herrmann, also in meinem Bezirk darf vielerorts gegrillt werden. Bei den Drogen wollen die Grünen den freien Markt reglementieren. Im Moment wird Cannabis doch völlig frei verkauft. Jeder kommt an das Zeug ran, egal wie alt er ist. Und es ist oft richtig gefährlich, weil das Zeug gestreckt ist. Spiegel, in den Niederlanden ist die Abgabe in den Coffeeshops zuletzt wieder beschränkt worden. Touristen können dort in einigen Städten keine Drogen mehr kaufen. Frau Herrmann, das würde uns nun gar nicht helfen. Im Görlitzer Park, wo der Handel so massiv zugenommen hat, sind unter den Käufern sehr, sehr viele Touristen. Da geht es manchmal zu wie am Ballermann. Hier spricht der Automat. Das war ein Interview mit Frau Monika Herrmann, die ist 49 Jahre alt und grüne Bezirksbürgermeisterin in Friedrichshain, Kreuzberg. Und sie setzt sich, wie gerade gesagt, für den freien Verkauf von Drogen ein. Das wäre doch mal ein Thema für ein Referendum. Hm? Ja oder nein? Wir können ja schon mal das durchspielen. Wir beide jetzt hier im Studio. Machen wir mal eine Volksabstimmung hier im Studio. Bist du dafür oder dagegen? Kommt drauf an, wer das verkauft, unter welchen Bedingungen und wie und wer daran soll. Aber ich denke, die letzten Kiffer, die ich kennengelernt habe, die waren so benebelt, dass ich mir denke, besser Hände weg von diesen Drogen. Die sind den ganzen Tag eingenebelt. Also würdest du dich der Stimme enthalten oder für die Aufrechterhaltung der Illegalisierung stimmen? Ja, wir müssten erstmal definieren, das genau würdest du nicht. Was würdest du denn machen? Sag du doch erstmal. Ich bin ganz klar dafür, das Verbot abzuschaffen und dass man das kaufen kann, weiß ich, in Apotheken oder egal wo, aber legalisieren. Apotheken, ja, warum nicht? Ja, nee, ich habe da schon oft diskutiert über diese ganzen Sachen, aber wie gesagt, ist nicht einfach, weil die Frage ist immer, wer, wie, was, wann, wo und unter welchen Bedingungen. Das müsste man näher definieren. Generell würde ich auch sagen, ja, warum verkauft man den Kram nicht offen an Erwachsene? Aber wie gesagt, die Jugendlichen kommen an alles ran, an Alkohol, an harte Drogen, an weiche Drogen. Das Problem sind nicht die Drogen, das Problem ist meiner Meinung nach auch das Bewusstsein. Drogen wurden ja bekanntlich auch bei Naturvölkern als heilige Maßnahme zur Bewusstseinserweiterung eingesetzt. Und man müsste eigentlich in der Schule ein Fach einrichten, das heißt Drogenkunde, und den Jugendlichen, den jungen Leuten von Anfang an klar machen, welche Droge welche Wirkung hat, warum man die nehmen kann, wie man die nehmen kann und wann man die Finger davon lassen sollte. Aber so weit können wir gar nicht gehen in einer Gesellschaft, in der das Fernsehen die Droge Nummer 1 ist und Fußball die Droge Nummer 2. Zu diesem Argument, da werden dann unseren Jugendlichen die Gehirne vernebelt. Ja. Also dieses Phänomen finde ich viel schlimmer bei unseren Politikern. Ja. Also da ist ja, wenn vorher dieser alternative Nobelpreis war, dass noch Gehirntätigkeit bei einem toten Lachs festgestellt wurde, da bei unseren Politikern fragt man sich ja, ob da überhaupt eine Gehirntätigkeit vorhanden ist, solange die noch leben. Ja. Gut, das Foto der Woche heißt Schluss mit Plastik. Viele Menschen in der Elfenbeinküste leben davon, gebrauchte Plastiktüten zu verkaufen. Man sieht hier Frauen, junge Frauen, die in einem Meer von Plastiktüten wühlen und Das sieht nicht gut aus. Gebrauchte Plastiktüten verkaufen heißt, ab November stellt ein Gesetz die Herstellung und den Besitz von Kunststoffbeuteln unter Strafe, denn das Land erstickt im Müll. In Ruanda, Tansania und Mauretanien gibt es bereits Verbote. In der EU hingegen konnte man sich noch nicht auf eine einheitliche Regelung einigen, obwohl jeder Bürger der Union im Schnitt, Achtung, 500 Plastiktüten im Jahr verbraucht. Ich weiß nicht, wie viel du verbrauchst, Werner. 500 Plastiktüten ist natürlich eine stolze 23,4 oder so. Ja? Gut, ich versuche natürlich immer meinen Rucksack und diese berühmten Jutebeutel mitzunehmen beim Einkaufen. Okay, werfen wir einen Blick auf die Internetseiten der wichtigsten deutschen Medien. Werfen wir einen Blick auf die Internetseite der ARD. Gucken wir einmal, was da die Hauptmeldungen sind. Hören wir zuerst einmal die Nachrichten in 100 Sekunden und dann sehen wir weiter. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Verhandlungen über Vernichtung syrischer Chemiewaffen. Russland und die USA nähern sich offenbar einem Kompromiss, in dem auf die Androhung eines US-Militärschlages verzichtet werden soll. Dies war bislang der größte Streitpunkt bei den Gesprächen in Genf. Verfassungsschutz lieferte offenbar Daten an NSA. Im Gegenzug habe er Informationen und Spionagesoftware aus den USA erhalten, berichten der Norddeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärte, die Zusammenarbeit mit US-Diensten erfolge nach Recht und Gesetz. Erpresser von SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück offenbar enttarnt. Der Drohbrief stammt laut Süddeutscher Zeitung von einem früheren Vorstandsmitglied der Deutschen Post. Der Presse hatte Steinbrück zum Rückzug seiner Kandidatur aufgefordert und gedroht, anderenfalls Informationen über eine angeblich illegal beschäftigte Putzfrau zu veröffentlichen. Proteste in Mexiko. Nach Ablauf eines Ultimatums hat die Polizei ein Protestcamp in der Hauptstadt geräumt. Dabei wurde Tränengas gegen die rund 200 Demonstranten eingesetzt. Seit Wochen gibt es Lehrerproteste gegen eine geplante Bildungsreform der Regierung. Fünfter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC hat am Abend gegen den VfB Stuttgart 0:1 verloren. Für Hertha ist es die erste Heimniederlage in der laufenden Saison. Den Treffer für Stuttgart erzielte Kapitän Christian Gentner. Das Wetter. Nach Nebelauflösung im Osten und Nordosten freundlich und trocken. Ansonsten von Westen her Wolkenverdichtung und gebietsweise Regen. 14 bis 22 Grad. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Es waren ja gerade am Ende noch zwei gute, zwei positive Nachrichten. Auf der einen Seite gewinnt Stuttgart in Berlin und auf der anderen Seite Protestaktionen in Mexiko vom Erziehungssektor. Schon seit Monaten geht das und ich glaube, die haben jetzt gerade gestern tatsächlich den Platz geräumt, die Polizei. Brutalster Polizeieinsatz auf dem zentralen Platz, der schon wochenlang oder gar monatelang besetzt war von den Protestierenden, hauptsächlich Lehrern. Ja, und in Spanien, wie sieht's da aus bei diesem Thema? Stellenabbau bei Lehrern, größere Schülerzahlen, Gehälter reduziert oder im besten Fall stagnieren, an Unis eine brutale Steigerung der Studiengebühren, gleichzeitig werden die Stipendien abgebaut, ne? Also Studenten, die keine reichen Eltern haben, die können sich ihre Zukunft sowieso abschmieren. Der gesamte öffentliche Erziehungssektor wird ausgedörrt zugunsten der Privaten. Und hier unser Erziehungsminister, ein gewisser Herr Wehrt, ja, also ein arroganter Typ vom Opus Dei, ne, der stellt sich dann hin und sagt locker zu diesem Thema, ja, in anderen Ländern werden auch Reformen im Erziehungswesen durchgeführt. Ne. Und dort ist der Widerstand der Bevölkerung viel größer als hier. Verglichen damit geht es ja bei uns zu wie bei einer Geburtstagsfeier. Ja. Und das unser Erziehungsminister hier und also weiteres Beispiel, ja, dass diese Bande von Kriminellen, die uns regieren, wollte ich sagen, dass die eben sich nicht nur damit zufrieden geben, ne, dass sie uns immer weiter in die Armut runterstoßen, sondern die amüsieren sich noch dabei, ne? Die machen sich über uns lustig, ne? Und also offenbar geht es jetzt darum, dass wir diesen arroganten Menschen, diesem Provokateur da, dass wir dem jetzt eine wirkliche Antwort geben auf der Straße, ne? Und auch hier chilenische oder mexikanische Zustände schaffen, ne? Und also die Mobilisierung an Schulen und an Unis läuft jetzt wieder an. Ich glaube, im Oktober soll es auch wieder einen Generalstreik geben im Erziehungssektor, von Kindergarten bis hin zur Uni. Und also das ist so ein Typ, der hat in den letzten Monaten zum Beispiel ab und zu immer wieder mal, hat er sich dazu herabgelassen, so Memoranden entgegenzunehmen oder Protestschreiben von Betroffenen, also hauptsächlich Lehrern, Abordnungen von den Lehrern. Und dann lässt er die schwätzen, ne, sagt dann ein paar Worte, und gegenüber der Presse sagt er dann hinterher, er hätte sich bei solchen Treffen oft an die Marx Brothers erinnert. Ja. Also solchen Typen kann man doch eigentlich nur noch in die Fresse hauen, um sich verständlich zu machen. Also anders kann ich das nicht sagen. Hebe deine Augen auf. Ja, werfen wir einen Blick auf die Internetseiten der wichtigsten Tageszeitungen. Da ist erstmal die Taz, die kommt mit dem Phallus folgt auf Vagina-Report. Da sieht man die Merkel-Raute, die Merkel-Finger, die sich zu einer Raute formen. Und dann diesen Steinbrück-Mittelfinger, diesen Stinkefinger. Und sie fragen, wir wollen einen Wahlkampf mit starken Symbolen. Jetzt haben wir ihn. Steinbrücks Mittelfinger ist der beste Gegenentwurf zur Merkel-Raute. Dann gibt's dazu einen langen Kommentar, den wollen wir jetzt nicht hier weder verlesen noch kommentieren. Man kann sich da einiges vorstellen. Dann gibt es einen Bericht über Dänemark. Dänenampel bleibt bestehen. Mehrheit ist Mehrheit. Schleswig-Holsteins Verfassungsgericht bestätigt die Sonderrolle des Südschleswigschen Wählerverbandes. Rügt aber eine Überkompensation. Nun ja, Probleme haben die im Norden. Da kann man hier nur lachen. Eine wichtige Meldung war natürlich auch der Burkini diese Woche. Der ging durch alle deutschen Medien. Es geht da um Schwimmunterricht für junge Islammädchen. Die dürfen natürlich keinen normalen Badeanzug tragen. Die werden auch von ihren Eltern vom Schwimmunterricht weggeholt. Die dürfen da nicht hin. Und wenn, müssen sie so eine Art Ganzkörper-Burkini tragen. Mit dem kann man alles andere als schwimmen, aber zumindest ist dann irgendein heiliges Gesetz des Islam angeblich bewahrt, wenn die Mädchen dann in vollen Klamotten ins Wasser springen und dann natürlich von dem Gewicht nach unten gezogen werden. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Die Taz bringt auch sehr viel zum Wahlkampf. Es sind ja nur noch 2 Wochen. Jürgen Trittin ist im Wahlkampfmodus, doch für die Grünen läuft es schlecht. Der Spitzenkandidat gibt sich aber entspannt, aber sein Schicksal hängt am Wahlergebnis. Die Grünen sollen in den einstelligen Bereich zurückgerutscht sein. Die waren ja weit über 10%, sind jetzt wieder unter 10%. Dann gibt es in der Taz eine Reportage über den Fabrikeinsturz in Bangladesch. Es geht um die Entschädigung, die ist mal wieder verschoben worden. Von 29 Unternehmen erschienen nur 9 in Genf zur Verhandlung über eine Entschädigung. Nun wird weiter gerungen. Wir wissen natürlich, alle großen Textilfirmen, die uns hier die schicken Klamotten verkaufen lassen, in den Billiglohnländern produzieren unter unmenschlichen Bedingungen. Da ist in Bangladesch ein ganzes Haus eingestürzt, viele 100 Tote. Und nun drücken sich viele um die Zahlung. Wann ist denn diese Wahl da in Deutschland? Ist es nicht schon heute, also in der Woche, glaube ich schon, ne? Ich glaube, übernächste nächstes Sonntag, Wochenende. Ne? Also nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende. Ja, wenn die Grünen da jetzt ein bisschen abgenommen haben nach den Umfragen, also das stört mich eigentlich nicht so sehr, ja, muss ich sagen. Aber ich werde sowieso nicht wählen. Ach so, dann müsste ich jetzt überhaupt eine Prüfung machen, glaube ich, wenn ich, hast du das gehört, wenn ich wählen wollte? Die haben jetzt irgendwie sowas vor oder schon beschlossen. Eine Prüfung. Ich sag's dir. Staatsbürgerkunde du bist, oder was? Deutscher und dein ganzes Leben lang Deutscher gewesen, lebst jetzt aber, glaube ich, länger als 25 Jahre im Ausland, dann darfst du nicht einfach so wählen. Dann musst du jetzt so eine Art Prüfung machen, dass du so ein bisschen Bescheid weißt über das Leben in Deutschland. Ich weiß nur noch nicht, ob es schon beschlossen ist oder ob das jetzt die Idee war. Ja? Also nee, deshalb fällt mir das jetzt ein. Ich würde sowieso nicht wählen. Ne? Aber dass ich das Recht dazu nicht haben soll, das klingt ja sehr problematisch. Ziemlich frech, ja. Naja. Nee, aber ich würde mich also jetzt auch als Nichtwähler trotzdem sehr freuen, wenn zum Beispiel diese elende FDP endlich rausfliegen würde aus dem Bundestag. Also die sind doch noch schlimmer als die CDU und die CSU, also für mich jedenfalls. Ne? Aber immer retten die sich wieder und springen noch kurz über diese 5%-Hürde. Ein Blick auf die Tageszeitung Junge Welt. Die kommen an die Kioske heute am Samstag mit einem großen Thema. Syrienkrieg, anmaßendes Diktat, heißt es da. Die USA besitzen 3 bis 5-mal so viele Chemiewaffen wie Syrien, wollen aber ihre Bedingungen oktroyieren. Man sieht da ein Foto. Der Außenminister, die Außenminister der USA und Russlands, Kerry und Sergei Lavrov, am gestrigen Freitag auf dem Weg zur Pressekonferenz in Genf. Wir hatten gesehen, da ist schon was entschieden worden. Es wird erstmal nicht bombardiert. Dann gibt es einen Gastbeitrag von Putin unter der Überschrift Russlands Plädoyer für Vorsicht, was Putin den Amerikanern über Syrien zu sagen hat, veröffentlichte die Online-Ausgabe der New York Times am Mittwoch einen Gastbeitrag Putins. Thema Schwerpunkt in der jungen Welt. Ihr seid Mörder, die Proteste in der Türkei flammen wieder auf und der Staat reagiert wie gewohnt mit brutaler Gewalt. Es gab einen toten Jugendlichen diese Woche. Eine letzte Internetseite, die wir besuchen werden, wird sein der Spiegel. Mal gucken, was die heute im Internet auf der Titelseite haben und dann beenden wir diesen Nachrichtenblock. Obama beugt sich russischem Druck. Wer hätte das gedacht? Man sieht da ein müdes Obama-Gesicht. UNO-Resolution zu Syrien. Russland setzt sich durch. Im Ringen um eine Syrien-Resolution im UNO-Sicherheitsrat wollen die USA offenbar nicht auf einem möglichen Mitwirkungsschlag beharren. Ein Lapsus unterlief UNO-Chef Ban, der sich aus Versehen öffentlich über Verbrechen von Syriens Machthaber Assad äußerte. Nun ja, wir wissen, wie das alles läuft. Wer erinnert sich nicht an die gefälschten Beweise zur Auslösung des Irakkriegs der Bush-Administration? Diese Herrschaften haben da natürlich ganz schön gelogen. Die UN wurde belogen. Mittlerweile hat die Weltöffentlichkeit doch ein kleines bisschen was gelernt. Ein bisschen haben die Leute schon gemerkt und wissen, so verarschen lassen wir uns nicht mehr. Außerdem ist bekannt, dass von dem demokratischen Musterland Türkei Terrorkommandos in Syrien einsickern, Islamisten aus aller Welt. Die werden in den Slums von Casablanca und in Marokko und überall auf der Welt angeworben. Die kriegen vom Katar, Bahrain und Saudi-Arabien, kriegen die Dollars zugesteckt, wenn sie gegen Assad kämpfen. So sieht's mittlerweile aus. Und ich glaube, auch Obama ist ein bisschen Angst geworden vor dem Dschihad, weil da züchtet man sich das nächste Monster ran, dass man nachher überhaupt nicht mehr los wird. Sie haben also spät, aber wohl eingesehen, wenn wir dieses Gesindel weiter unterstützen, haben wir die irgendwann selber am Hals. Und ist vielleicht, Putin hat ihnen einen Königsweg vorgeschlagen, hat ihnen eine goldene Brücke gebaut, um aus diesem Schlamassel rauszukommen, auch ohne das Gesicht zu verlieren. Vielleicht hätte ein Rechter das nicht gemacht. Vielleicht ist der Faktor Obama da doch ein bisschen entscheidend, dass der Typ jetzt gesagt hat, gut, ich als Friedensengel, als Friedensnobelpreisträger kann mir sowieso keinen Militärschlag leisten. Wie dem auch sei. Niemandsland 91.4. Ja, ich glaube das eigentlich nicht, ja, dass da das jetzt wichtig ist, ob das ein demokratischer oder ein republikanischer Präsident ist, weil, aber interessant ist doch, dass er sich eben sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, da vor ein paar Wochen, wo er gesagt hat, wenn Chemiewaffen eingesetzt werden, dann ist die rote Linie überschritten und Hinterher ist ihm dann Angst geworden, also einmal sind offenbar Chemiewaffen eingesetzt worden, aber dass das Assad war, da musst du jetzt eben den amerikanischen und israelischen Nachrichtendiensten glauben. Ja. Die andere Seite sagt, also Assad selber und die Sowjetunion, die sagen, es waren die Aufständischen da, diese Freiheitskämpfer, ja, die das eingesetzt haben. Also haben ich irgendeinen Grund, dem einen da mehr zu glauben als dem anderen? Also wir leben in der Informationsgesellschaft, haben so Zugang zu Informationen wie noch niemals in der Geschichte der Menschheit, aber wissen tun wir doch im Grunde gar nichts, ja. Und jetzt ich glaube schon, dass also Obama eine Riesenlust hatte, da loszuschlagen, aus verschiedenen Gründen, und hat man ja gesehen, davor, wann war das, vor 2 Wochen oder so, ne, wo schon die Sache am Hochkochen war, auf Spitz und Knopf stand, da wird dann plötzlich Alarm gegeben von der russischen, wie sagt man, Geschossabwehrsystem, dass eine Rakete vom Mittelmeer aus am Anfliegen ist auf Syrien. Und hat sich nachher rausgestellt, es hat gestimmt und abgefeuert von der israelischen Marine. Also die haben die auch dürfen das. Eine Lust, eine ganz klare Provokation, ne? Vielleicht um eine Reaktion von Syrien zu erreichen, und dann wäre der Ernstfall da gewesen. Ja? So läuft es eben. Und oder dieser Kerry, ja, der Staatssekretär da, der oder Verteidigungsminister oder was der ist in den USA, ne? Früher die Taube und heute ein Falke, wie er im Buch steht. Ne? Und jetzt ist es gerade der, angeblich, das ist die offizielle Version, die bei uns ankommt, der hat bei irgendeinem eigentlich unwichtigen Pressekonferenz, wo das schon zu Ende ging, dann auf die Frage von einer Journalistin geantwortet, so ganz locker, hat dann also Assad jetzt keine Möglichkeit mehr, die Bombardierung abzuwehren. Dann sagt er so leicht hin, ja, doch, natürlich, wenn er sein ganzes Arsenal von chemischen Waffen abgibt, ja. Und dann haben die sich da dran sofort angesprungen, also Syrien und Russland, und haben das wahrgenommen als Angebot. Ja. Wir sind bereit, unsere chemischen Waffen der UNO zu übergeben. Und jetzt ist natürlich wieder Obama im Zugzwang, ja, und kann jetzt nicht mehr so einfach drauf losbombardieren. Ja. Wobei wir jetzt auch wieder nicht wissen, ob das Zufall war, ob es abgesprochen war zwischen Kerry und Obama, dass wir auf diese Weise da reinkommen, abgesprochen war zwischen Sowjetunion, Russland heißt es ja heutzutage, und USA. Also im Grunde wissen wir gar nichts. Aber es gibt ein paar, sagen wir mal, Anhaltspunkte, die in allen Kriegen zählen. Seit ich klein bin, gab es immer Krieg, irgendwo. Vietnamkrieg und Koreakrieg und dann der Einmarsch da, der Einmarsch dort, und dann haben sie Panama bombardiert und dann haben sie dies und das. Ich glaube, es geht immer darum, irgendwo auch Konfliktherde am Leben zu halten, zu züchten, um natürlich auch die ganzen Waffen zu verkaufen, die produziert werden, pausenlos. Und die müssen natürlich auch irgendwann mal wieder zerschlagen und kaputt gemacht werden, um dann wieder neue Waffen zu verkaufen. Die verkaufen uns ja auch Kühlschränke, die nur 5 Jahre halten oder 4 Jahre. Die verkaufen uns Radios, die mittlerweile nur 3 Jahre halten. Und die wollen natürlich auch Waffenmärkte am Leben halten. Und da sind alle dran interessiert, die Waffen im großen Stil produzieren. Das sind Länder wie Deutschland, USA, Russland hat eine riesen Waffenindustrie. Saudi-Arabien ist mittlerweile auch der größte Waffenimporteur. Ich weiß gar nicht, wo die diese Waffen alle hintun. Die kaufen ständig jedes Jahr für Milliardensummen Waffen. Wo bleiben diese Waffen alle? Da hat wahrscheinlich jeder Saudi-Prinz hat wahrscheinlich 20 Panzer persönlich zum persönlichen einsatzbereit. 7 Hubschrauber, Kampfhubschrauber und ich weiß nicht was alles. Es ist unglaublich, aber das ist auch ein Faktor, den wir nicht vergessen dürfen. Waffen sind ein Markt, Kriege sind ein Geschäft und diese Leute haben eine mächtige Lobby, um diese Kriege in Gang zu halten und anzuheizen. Wahrscheinlich ist es so, wie wenn du in den Supermarkt gehst und Käse kaufst, da ist ein Stempel drauf, Verfallsdatum, ja, Konsumierpräferentemente vor Juni 2014 und dann müssen die weg und neue produziert ja. werden. Ne? Ja. جی میں آزاد دنیا کے سامعین کو ریڈیو 91.4 ایف اے ایم بارسلونا کی وساطت سے سلام پیش کرتا ہوں Das war Urdu, die Sprache Pakistans. Ein Grußjingle für Niemandsland. Die letzten 20 Minuten unserer heutigen Sendung von Niemandsland. Es gibt da etwas über Kino. Wir haben Kino-Beiträge hier im Niemandsland. Ich habe einen Beitrag vorbereitet in spanischer Sprache auch, den werde ich gleich senden. Ich habe mir einige Filme angesehen, in den Ferien natürlich auch. Das war toll, endlich mal Zeit und Muße zu haben, ins Kino zu gehen. Natürlich längst überfällig war Searching for Sugar Man, den habe ich mir Anfang August angeguckt und findet den Film herrlich. Ich kann ihn allen empfehlen. Wir haben ihn hier schon ausgiebig besprochen. Das soll jetzt nicht nochmal alles wiederholt werden. Dann habe ich einen Film gesehen, den kann ich auch sehr empfehlen. Der heißt Lo que el día debe a la noche. Den habe ich auf Spanisch gesehen. Original auf Französisch. Le que le jour doit à la nuit. Das ist eine großartige Liebesgeschichte vor dem historischen Hintergrund des Algerienkriegs und dem Abzug der Franzosen aus dem besetzten Algerien in den 50er Jahren. Eine wirklich tolle Geschichte, könnte man sagen, ein Riesenappell an die Menschlichkeit, an die Humanität und an das Verständnis der Menschen untereinander. Diesen Film müsste man eigentlich mit einem Oscar auszeichnen, falls das jemandem überhaupt etwas bedeutet, ein Oscar. Toller Film, klasse Film, super. Ich weiß nicht, was du gesehen hast in den Ferien, Werner. Oh ja, auch oder zwei oder drei Filme, aber ich erinnere mich schon gar nicht mehr, welche das waren. Ja. Wahrscheinlich ist das der Alzheimer, der jetzt so langsam anfängt. Aber für nächste Woche habe ich noch was. Übrigens zum Thema Film. Ich habe mich am Dienstag mit Bammel getroffen und der hat mir Materialien für dich übergeben. Da kannst du ja ein bisschen reingucken im Laufe der Woche. Natürlich. Und dann schwätzen wir da am nächsten Samstag drüber. Filme und Gratis-Filme. Zum Beispiel hier in Barcelona, das fängt an zum Beispiel am nächsten Montag, da gibt's im Goethe-Institut im Veranstaltungssaal um 18 Uhr einen Kurzfilm The Colony. Uns allen sind ja bekannt diese Sprüche, get up, stand up, fight for your rights, sit down for your peace und sowas. Aber da gab es jetzt ein Projekt in der Nähe von Vic, das heißt Film for your rights. Und da wurden also 25 junge Künstler aus Frankreich, Deutschland, Rumänien, Italien, Spanien eingeladen. Und die Idee war die sollen also aus ihrer Sicht eine Einschätzung machen oder zeigen die sozioökonomische Situation in Europa. Und die haben sich dann also darauf geeignet, das darzustellen, wie der Kapitalismus funktioniert an der Darstellung eines Dorf, Theater soll geschlossen werden, aber was als politischer Dokumentarfilm geplant war, entwickelt sich dann jetzt zu einer Deklaration von eigenen Überzeugungen von diesen jungen Leuten. Also scheint mir sehr interessant zu sein. The Colony um 18 Uhr am nächsten Montag im Goethe-Institut. Und dann auch am nächsten Montag gleich anschließend und auch im Goethe-Institut gibt es dann, wenn sowas interessiert, um 19.30 Uhr dann zum Thema europäische Politik und die soziale Frage eine Veranstaltung, wo diskutieren über dieses Thema ein Mensch aus Finnland, Bo Strath, von der Uni Helsinki und Klaus Offe. Also Klaus Offe ist ja eigentlich jetzt nicht einer von diesen durchschnittssozialdemokratischen Soziologen, der hat schon seine Vergangenheit und es könnte interessant sein, da sich das am Montag anzugucken. Dann geht's noch weiter, auch Film, und zwar im Cine Bollice. Da müsste man jetzt mal auf die Website gehen. Da gibt's von diesem österreichischen Regisseur Ulrich Seidel seine Trilogie, da Paradies, ne? Also Liebe, Paradies, Glaube, Paradies, Hoffnung. An einem bestimmten Tag der nächsten Woche, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ist es Mittwoch oder Dienstag. Sehr interessant, sehr empfehlenswert. Und dann vielleicht den die heißeste Empfehlung, die ich da heute aussprechen will, am nächsten Donnerstag um 19 Uhr, und zwar nicht im Goethe-Institut, sondern in der Buchhandlung Alibri in der Calle Balmes 26, gibt es den Film von Stefan Roloff, Die Rote Kapelle. Also diese Widerstandsgruppe in Berlin, die von der Gestapo verfolgt wurde, am Ende hingerichtet wurde. Und das Interessante ist halt, dass die nach dem Krieg in der Bundesrepublik weiterhin so dargestellt wurden wie Landesverräter oder sowjetische Spione. Und da werden also jetzt Zeitzeugen oder Angehörige oder Kinder dieser Widerstandsgruppe, die werden da auch zu Wort kommen und sprechen dann darüber, was das für uns heute auch noch bedeutet, diese Geschichte. Kostet das Eintritt oder? Nee, ist das Eintritt frei. Nächsten Deutsch mit Untertiteln auf Spanisch oder? Original Deutsch mit spanischen Untertiteln. Okay. Ja. Um 19 Uhr am nächsten Donnerstag im Goethe-Institut. Auch ich habe zwei Filme, die ich kurz empfehlen möchte. Einen kurz, den anderen lang. Michael Kohlhaas, Mads Mikkelsen. Da habe ich im Internet mir schon einiges von angeschaut. Der kommt in der Kritik jetzt nicht so gut weg. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich finde das Thema Kohlhaas immer toll. Es geht um Rebellion, um Aufstand. Der verehrungswürdige Schauspieler Mads Mikkelsen, sagt der Spiegel, verfügt über ein großartiges Aussehen, aber leider nur über anderthalb Gesichtsausdrücke. In der malerischen, braun getönten Kleistverfilmung des französischen Regisseurs Arnaud de Balière spielt er den Pferdehändler Kohlhaas, der ein empörendes Unrecht erleidet und zur Selbstjustiz stampft. Man sieht einen archaisch-grimmigen Gewaltklotz in düsterer historischer Zeit, genauer im 16. Jahrhundert. Man sieht ihm dabei zu, wie er irgendwo im Süden Frankreichs mit Schwert und Pferd in einen blutigen Krieg zieht gegen Obrigkeit und Justiz. So, das sagt der Spiegel zu diesem Film. Den Trailer habe ich hier auch gerade in Lauerposition. Da hören wir mal kurz rein. Toll, das Wiehern der Pferde und das Hufgetrappel kommt immer gut rüber. Man Was sieht. Soll das mit dem Schlagbaum? Gehören die Pferde euch? Habt ihr einen Passierschein? Er muss einen Pfand da lassen. Pferde, die beiden Schwarzen. Wenn er mit Passierschein zurückkehrt, bekommt er sie wieder. Als ich dich zum ersten Mal sah, weißt du, was ich da gedacht habe? Wenn ich den Mann doch berühren dürfte. Das sind nicht meine Pferde. Ich überließ euch zwei wunderbare Tiere. So will ich sie wiederhaben, Herr. Die Prinzessin gewährt das Privileg des Zollrechts nicht mehr. Wenn du willst, dass deine Klage sie erreicht, lass mich zu ihr gehen. Die Bibel sagt, wir sollen unseren Feinden vergeben. Ich bete zu Gott, er möge mir nie so vergeben, wie wir dem jungen Baron vergeben werden. bewaffnet durch. Hältst du das für Gerechtigkeit? Du ziehst alle diese Leute in einen Krieg hinein, der sie nicht betrifft. Aber denkst du manchmal auch daran, wie du selber enden wirst? Man stirbt allein. Den zweiten Film habe ich auf Spanisch besprochen. Da geht es um den Film Unsere Mütter, Unsere Väter. Ich verabschiede mich schon mal. Das sind gute 10 Minuten, die das dauert. Werner, das war's für heute im Niemandsland. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Wünsche ich auch allen Hörern und Hörerinnen. Und nicht vergessen, heute Abend um 20 Uhr spielt Barça gegen Sevilla. Tja, das ist natürlich Brot und Spiele für die Massen. Tschüss, agur, yo, meine Damen und Herren, halten Sie die Ohren steif. Wir melden uns wieder im Podcast, im Internet, ab Montag, Dienstag etwa unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, yo, alles Gute. Tschüss. Nuestras madres, nuestros padres. Unsere Mütter, unsere Väter. Canal Plus estrenó el lunes 9 de septiembre, Hijos del Tercer Reich, serie alemana que aborda el nazismo desde las vivencias personales de 5 amigos. Nico Hoffmann, quizá el productor de cine más famoso y prolífico de Alemania, tenía un deseo casi religioso el día del estreno de su famosa y polémica trilogía Hijos del Tercer Reich. Ruego al buen Dios que esta trilogía encuentre su público, dijo al referirse a la serie que fue presentada como el suceso televisivo del año por la cadena. De hecho, esta miniserie no solo fue éxito de público, tuvo 7 millones de espectadores por capítulo, sino que el drama removió como nunca la memoria colectiva de la nación y recibió el inédito elogio de haber sido el primer intento de confrontar a los alemanes de hoy con el pasado que protagonizaron sus padres, madres, tíos y abuelos en la época más oscura de la historia alemana. Los crímenes cometidos por los soldados de la gloriosa Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Nico Hoffmann, que tuvo el valor de confrontar a sus propios padres con el recuerdo de la guerra, y a un excelente trabajo de Stefan Kotlitz, quien dedicó 10 años para elaborar el guión, esta producción acabó con un mito que imperó en el país durante más de 65 años, y los espectadores pudieron saber que los asesinos no solo fueron los fanáticos soldados de la SS, sino todos aquellos que decidieron vestir el uniforme de la Wehrmacht. El drama bélico gira en torno a la vida de 5 amigos, los hermanos Wilhelm y Friedhelm, la enfermera Charlotte, la cantante Grete y su novio Víctor, un judío alemán. Los hermanos son reclutados en el verano de 1941 para participar en la invasión de Rusia. Charlotte es enviada a un hospital de campaña. Y Greta decide hacerse amante de un oficial nazi para hacer carrera en el Tercer Reich. Víctor termina luchando contra los nazis en el frente polaco, donde tiene que esconder su origen a causa del antisemitismo que profesan los partisanos. La serie comienza en Berlín, donde los 5 amigos ríen y beben, y al final se despiden con una promesa. Nos volveremos a ver en las próximas Navidades. La serie culmina con el reencuentro de los únicos 3 supervivientes en el mismo local. La guerra les ha marcado, los 3 tienen una mirada vacía y todos saben que ya nada volverá a ser igual. La escena es acompañada por un comentario en off, que resume la lección moral de la historia después de la capitulación y que es a la vez el punto final y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Muy pronto solo habrá alemanes y ningún nazi en este país. La frase no es gratuita. La cinta muestra a un antiguo alto oficial nazi que, después de quemar su uniforme, luce traje y corbata, ocupa un escritorio en una dependencia militar de los aliados y admite que su experiencia es requerida para reconstruir al país. Los amigos, y con ellos el resto del país, perdedores de la guerra, deambulan entre las ruinas de la gran ciudad sin saber lo que les depara el futuro. La difusión de la trilogía mereció el honor de la portada de la revista Der Spiegel, que la calificó como un nuevo hito en la cultura del recuerdo alemán. La serie es algo más. Por primera vez, la televisión alemana se atrevió a mostrar una serie donde se muestra que el terror nazi y la locura del dictador fue apoyada por un ejército anónimo de alemanes que sacrificaron sus vidas para hacer realidad la Gran Germania, los famosos verdugos voluntarios de Hitler, como los bautizó el escritor Daniel Goldhagen en su libro del mismo nombre. Von Witzland, Sturmpionierbataillon 336, 2. Kompanie, 1. Zug. Willkommen in Stalingrad. Nach, dann hätten wir endlich alle Spezialisten vollzählig beisammen. Darf ich vorstellen, Feldwebel Pflüger vom Sturmbataillon 179. Die Herren haben gerade Raumunterricht hinter sich. Freut mich, dass Sie es rechtzeitig geschafft haben, Herr Leutnant. Na, dann werden wir dem Russen mal das Schwimmen in der Wolga beibringen. Zigarette? Danke. Herr Hauptmann, gestatten, dass ich von einem Vorfall berichte, der sich an der Verladerampe zugetragen hat. Hab bereits davon gehört. Scheinen sehr viel übrig zu haben für diese Russen. Vergessen Sie, was da war. Die Männer fassen nach dem Gottesdienst Munition und Handgranaten. Verzug und Kompanie für Überladebesprechung. Rechtrichtung. Ihr Onkel Oberst von Wissland ist ein guter Freund von mir. Er hat mich gebeten, mich ein bisschen um Sie zu kümmern. Gott mit uns. Steht auf der Gürtelschnalle des deutschen Soldaten. Ja, und Gott tatsächlich, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Denn es gibt keine schönere Aufgabe, als die abendländischen christlichen Werte gegen den östlichen Bolschewismus zu verteidigen. Und deswegen ist der deutsche Soldat im Gegensatz zum Bolschewik, auf dessen Gürtelschnalle es kein Platz für Gott ist, nie allein, auch wenn er noch so tief in Feindesland steht. Ich erwarte, dass ihr uns alle Ehre macht. Vielleicht wird ja doch noch was aus dir. Friedhelm? Was soll das? Was? Hab ich vergessen zu salutieren, Herr Leutnant? Du weißt genau was. Du bist der Einzige, der sich nie freiwillig meldet. Wie viele sind gefallen in den 2 Jahren, die wir kannten? Hm? Schneider, Dorgalo, Werbinski. Einfach so. Hör auf! Es wird erst aufhören, wenn es zu Ende ist. Das macht doch keinen Sinn! Es gibt keinen Sinn! Gott hat uns verlassen! Erinnerst du dich noch an unseren letzten Abend in Berlin? Ich hatte recht. Der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Texto Enrique Müller, Berlín. Publicado en el diario El País, día lunes 9 de septiembre de 2013. Una producción de Niemandsland. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Und will er probieren, dein Herz zu verführen,